C1. Guten Tag, mein Name ist Kadivi. Ich bin der diensthabende Arzt der Notaufnahme und Sie sind bestimmt die Frau Meier? Ja, Christine Meier. Wie geht es ihm denn? Es ist ja alles so schrecklich. Ich wusste doch nicht, dass er gleich so aggressiv wird. Warum musste er auch so früh nach Hause kommen? Frau Meier, er ist hier vor gut 10 Minuten eingeliefert worden. Deswegen kann ich Ihnen noch nicht so viel über seinen genauen Zustand sagen. Aber er hat wahnsinnig geblutet und dann noch der Sprung. Das kann man doch gar nicht überleben, oder? Herr Doktor, wird er überleben? Ich fühle mich so schuldig. Ganz ruhig, Frau Meier. Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Ich erkläre Ihnen kurz, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ja gut, danke. Sein Kreislauf ist aktuell sehr stabil. Er hat schon eine Narkose, sodass Sie jetzt mit ihm nicht reden können. Wir werden jetzt noch einige Röntgenuntersuchungen durchführen. Und dann müssen die Knochenbrüche, die er sich zugezogen hat, operiert werden. Danach kommt er erstmal zur Überwachung auf unsere Intensivstation. Um Himmels Willen. Intensivstation, dann steht es ja doch sehr schlecht um ihn. Nein, nein, das ist jetzt erst einmal für den Anfang wichtig. Schließlich hat er einige Verletzungen, die einer genauen Beobachtung und speziellen Behandlung bedürfen. Zu Ihrer Beruhigung, er ist von Seiten des Herzens und Blutdrucks völlig stabil und mit den aktuellen Blutwerten bin ich sehr zufrieden. Und wann kann ich zu ihm? Ich denke, dass er frühestens in 2 bis 3 Stunden auf der Intensivstation sein wird. Sie haben dem Notarzt berichtet, Ihr Mann hätte eine Penicillinallergie. Oh ja, ganz schlimm. Da bekommt er keine Luft mehr. Ist er noch gegen andere Medikamente allergisch? Nicht, dass ich wüsste. Und hat er noch andere Erkrankungen? Naja, er nimmt noch Tabletten wegen seiner Depressionen. Aber da weiß ich nicht so genau, wie die heißen.